weil da der Zugführer heute Hochzeit macht. So fährt die Eisenbahn so schnell. In den Schlafcoupés ist alles aufgewacht, überall wird es hell. Die Stationen fliegen wie der Blitz vorbei, 10 Minuten vor Berlin. Eine Dame will mit einem Schreckenschrei heftig die Bremse ziehen. Und der Schaffner hat was auszustehen. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 8. Herr S. und der Zwicker. In der Haupthalle des gewaltigen Bahnhofs ward Herr S. plötzlich von einem Uniformierten überraschend angesprochen. »Wohin wollen denn der Herr, wenn die Frage gestattet?« Herr S. schreckte jäh zusammen, bevor er sich die Kapuze seines Mantels unmittelbar noch etwas tiefer ins Gesicht zog und sich bedächtig dem Herrn mittleren Alters in klassischer Zwickerfracht zuwandte. Wassertropfen bildeten sich am Rand seiner übergroßen, etwas zu weit zurückgerutschten Dienstmütze, rannten an der feuchten Stirn herab und fielen von den bereits licht gewordenen Augenbrauen und dem dunklen, sauber pomierten Schnauzbart dieses Herrn. Mittig der Kappe erkannte es sofort das klassische Emblem der neuen Reichsbahn. Das gulden leuchtende Haar thronte symbolträchtig auf dem schwarzen Hintergrund des Filzstoffes. Der Buchstabe war seiner Bedeutung gemäß absichtlich etwas in die Länge gezogen worden, um an das mächtige, an das bald alles erschließende Schienennetz der neuen Reichsbahn zu erinnern. Anhand des schäbigen Schulterstücks seiner Uniform, wie auch anhand des bereits sehr in Mitleidenschaft gezogenen Kragenspiegels, vermochte es, in dem Herrn sofort einen niederen Beamten des Regimes auszumachen. Der Zwicker schien ihm wohl vom Bahnsteig aus durch den Regen nachgerannt zu sein, vermutete es. »Mit Verlaub, mein Name ist Smith, Vertreter der Reichsbahngesellschaft für komfortables Reisen auf Schienen, einer offiziellen Tochtergesellschaft, der einzigen unserer ehrenwerten neuen Reichsbahn. Würden daher einen Augenblick seiner wertvollen Zeit opfern, um meiner Person ein paar Fragen zu beantworten?« Was wollte der Mann von ihm? Hatte er ihn etwa erkannt? Herr S. fürchtete bereits das Schlimmste. Er war kurz davor, die Flucht zu ergreifen, obgleich er der schlechten Chance durchaus gewahr, einer breit angelegten Hetzjagd an einem Hauptbahnhof dieser Größe, jenem sprichwörtlichen Dreh- und Angelpunkt des Zwickernetzwerks, zu entfliehen. Schien ihm diese Möglichkeit unter Umständen doch noch als die beste. Die Zwicker aber verständen sich darauf, die Weichen entsprechend zu stellen, und ehe er es auch nur vermocht hätte, sich umzublicken, wäre Herr S. von den allgegenwärtigen Zwickern bereits umstellt. Nein, dachte Herr S. resignierend, Flucht war hier keine Option. Verzeihen Sie, aber es eilt. Ich habe einen dringenden Termin bei dem ehrenwerten Reichsbahnassistenten der 8. Reichsbahnlinie einzuhalten. Verstehen Sie? Unterbrach ihn Herr S. je mit gekünstelt aufgebrachter Stimme. Sein Gegenüber schien einen Augenblick innezuhalten. Seine forschenden blauen Augen bohrten sich prüfend in das Antlitz Herrn S., musterten seine Miene auf etwaige Zeichen von Nervosität, die über den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen möglichen Aufschluss zu geben vermocht hätten. »Der werte Herr Reisende möge meine forsche Art von vorhin verzeihen, die jedoch ausschließlich freundlich gesinnten Ursprungs gewesen sei, wie Ihnen meine Wenigkeit jederzeit und, wenn denn notwendig, auch mit Schwur auf die Reichsbahnfibel zu versichern bereit wäre. Sie müssen wissen, dass man meine Person nämlich vor kurzem auf einen Vorfall in Ihrer Linie hingewiesen habe. Genauer gesprochen betrifft es Ihre Reise in diese, unsere wundervolle Reichsbahnhauptstadt Neulenkbach in einer erst kürzlich fertiggestellten Garnitur der 232 FV Personaltransportbahn Linie 239, Ankunft 7.40 Uhr auf Bahnsteig 32-C. Beobachtern zufolge, deren Namen an dieser Stelle nicht weiter von Belang sein sollen, schien Ihnen, werter Herr, zu meinem allergrößten Bedauern etwas unwohl geworden zu sein. Ende des 8. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Mit der kleinen Wimmelbahn gerne alle Leute fahren, über Berg und Tal keucht sie dahin. Kommt die kleine Bimmelbahn, dann auf einem Bahnhof an, hört man schon von fern ihr Bimmelbim. Seht, wie hell die Schienen blinken, mir zum Abschied sollst du winken, fährt die kleine Bimmelbahn davon.